into the blood of Jesus. Diese Woche am Sonntag wird es über das Blut von Jesus Christus gehen. The blood is so important to us. Das Blut ist uns so wichtig. You see, this time the world mourned, but God's children rejoice. Die Kinder Gottes freuen sich. You see, we rejoice for His blood. Wir freuen uns wegen seinem Blut. Because without His blood, we are not saved. Denn ohne sein Blut sind wir nicht gerettet. On Sunday we are going to go into the importance of the blood of Jesus. Am Sonntag haben wir uns die Wichtigkeit von Gottes, von dem Blut von Jesus Christus anschauen. Easter time is a time of that we remember that the blood is so powerful. Die Osterzeit ist eine Zeit, an der wir uns erinnern, dass das Blut von Jesus Christus so wichtig und kraftvoll ist. That we are to rejoice always because of His blood that saves us. Wir sollen ständig freuen wegen dem Blut, was uns gerettet hat. Without His blood, we are not saved today. Ohne sein Blut sind wir nicht gerettet heute. We thank Him for His blood. Wir danken ihm für sein Blut. That He shed for us. Was er für uns geteilt hat. And we are to value it. It's so important. Und wir sollten das Blut schätzen. Know it and value it. Kenne es und schätze es. Even in the old, the blood of just animal could do something. Das Blut von Tieren konnte etwas bewirken. You see, could do some few things. Es konnte einiges bewirken. But the blood of God, God's blood. Aber das Blut von Gott. God's blood. Das Blut von Gott. You know, the blood of Jesus is God's blood. Das Blut von Jesus ist das Blut von Gott. And we are to know it. Das sollten wir wissen. And we are to just remember His blood all the time. Wir sollten uns ständig an sein Blut erinnern. Praise the Lord. Halleluja. But today we are still going to continue in the topic of the prayer. Heute geht's aber weiter mit dem Thema Gebet. You see, prayer, our prayer can be stopped. Unsere Gebete können aufgehalten werden. You see that we will not get the right answer because of doubt. Wegen Zweifel kriegen wir nicht die richtigen Antworten. Because of unbelief. Wegen dem Unglauben. Because of fear. Wegen Angst. Because of what we believe. Wegen dem, was wir glauben. You see, what you believe will cause your unbelief. Das, was du glaubst, wird für Unglauben sorgen. We believe a lot of things. Wir glauben viele Dinge. That are so wrong in the kingdom of Christ. Im Königreich von Christus. You know, religion have written a lot of things on our board. Religion hat viele Dinge auf unser Herz. We have a lot of things. So viele Dinge written stehen auf unserer Tafel. On our board. Through religion. Durch Religion. A lot of belief that people carry about today. Tragen die Menschen herum. That made the word of God powerless. Die diese Lehren machen Gottes Wort kraftlos. They affect the word of God. Die greifen Gottes Wort an. Because the word of God can only work through faith. Denn Gottes Wort kann nur durch den Glauben funktionieren. But if your unbelief fights your faith, also wenn dein Unglauben deinen Glauben angreift, the word of God will be powerless. Wird Gottes Wort kraftlos sein. You need a pure faith. Du hast einen reinen Glauben. A pure faith, not a big faith. Einen reinen Glauben, nicht einen großen Glauben. We all have the same faith. Sie alle haben die gleiche Menge an Glauben. But the problem is your unbelief. Das Problem ist dein Unglauben. You see, the problem is what have been written on your blackboard. Was auf deiner Tafel geschrieben steht. You see, what you have on your board. There are so many. So viel steht. You believe you have, I don't have it. That is the difference. Unglauben, du hast, den habe ich nicht. You see, the doubt you have, I don't have it. Zweifel, du hast, die habe ich nicht. We have the same faith. Wir haben den gleichen. That we use to, you see, when we receive salvation, als wir die Erlösung empfangen haben, we have the same faith. Haben wir den gleichen Glauben damit. But the unbelief, aber der Unglaube, doubt, fear, Zweifel, die Angst, that is where we are different. Da sind wir anders. Da unterscheiden wir uns. We believe Jesus can do things. Wir glauben, dass Jesus Dinge tun kann. But can you do it? Aber kannst du es tun? Will he do it through you? Kann er es durch dich hindurch tun? Will the power of God flow through you? Wird die Kraft Gottes durch dich fließen? A lot of people do not believe that today. Viele Leute glauben das nicht. Because they see what they do. Und sie schauen auf das, was sie tun. And never see what Jesus did for us. Und nicht auf das, was Jesus für sie getan hat. You see, once you are with your focus is on yourself, wenn dein Fokus auf dir selbst liegt, you will always be afraid. Wirst du ständig Angst haben. You see, somebody will die, you cannot raise him up. Niemand stirbt, wirst du ihn nicht aufwecken können. You see, you cannot heal the sick. Du wirst nicht die Kranken heilen. You cannot raise the dead. Du wirst die Toten nicht aufwecken. Why? Because you see yourself, the old man. Du siehst den alten Menschen. You see your name. Du siehst deinen Namen. Instead of the name of Jesus. Statt den Namen von Jesus. Jesus did not say pray in your name. Jesus hat nicht gesagt, bete in deinem Namen. He said in my name. He said you pray in my name. Bete in meinem Namen. He said whatever you ask in my name. Alles was du in meinem Namen. You are not going to ask in your name. You ask in Jesus' name. Du bittest nicht in deinem eigenen Namen, sondern im Namen von Jesus Christus. It means you no longer see yourself, you see Christ. Du siehst nicht mehr dich selbst, sondern Christus. You see, the Bible said that Christ is the light of this world. Die Bibel sagt, dass Christus das Licht dieser Welt ist. And once your focus is on light, wenn dein Fokus auf dem Licht ist, there will be no darkness. Wird es keine Dunkelheit geben. Praise the Lord. Halleluja. Today we are going to continue with things that can stop our prayer from being answered. Also geht's weiter mit den Dingen, die dazu führen, dass unsere Gebete unbeantwortet bleiben. There's one thing that people don't even think of that can stop prayer. Es ist eine Sache, die keiner, die meisten Leute nicht vermuten, dass sie in der Lage sind, Gebete aufzuhalten. When you talk about doubt, people may might okay doubt. In Mark 11, Jesus said, "And doubt not to your heart." Wenn du okay über Zweifel sprichst, dann denken sich die Leute, ja stimmt, Zweifel sind nicht gut für Gebete. Then when they talk about unbelief, they say, okay, unbelief, we have heard it before, yes. If you have unbelief, it will affect your faith. Wenn man Unglauben hat, wird es deinen Glauben angreifen. Then when you talk about fear, they can also see it, see reason to it. That yes, fear. Angst ist auch ein Feind von Gebeten. Because fear is opposite faith. Denn die Angst ist das Gegenteil vom Glauben. You cannot have the two at the same time, fear and faith. Du kannst nicht Angst und Glauben zur gleichen Zeit haben. You are either in faith or you are in fear. Entweder bist du in der Angst oder im Glauben. You are either in fear or you are in faith. Du bist entweder in der Angst oder im Glauben. Once you are in fear, you have to know that you are not in faith. Wenn du in der Angst bist, sollst du wissen, dass du nicht im Glauben bist. Because a perfect love casts out fear. Denn die vollkommene Liebe verscheucht die Angst. A perfect love brings faith. Who understand that? Liebe bringt Glauben. A perfect love brings faith. If you know how Jesus loves you, du you weißt, will have faith. Wie Jesus dich liebt, wirst du glauben haben. You see, a perfect love. That even with mistake, he still loves you. You see, instead of running away from him, you will run to him. Praise the Lord. Hallelujah. Then, just one that people do not see that can stop prayer. Dann noch eine Sache, die halt dann diese eine Sache, die Leute halt eben nicht erkennen als Feind des Gebets. We started it last week. Wir haben letzte Woche damit angefangen. And we are going to, we may even finish it today, if the time permits us. And which is what you believe. Was wir glauben. What you believe. Was wir eben glauben. Tradition. Tradition. You see, religion. Religion. A lot of stuff that have been written in our hearts. Viele Dinge, die unser Herz geschrieben worden sind. They fight our faith always. Das bekämpft unseren Glauben ständig. They bring down our faith. Sie ziehen unseren Glauben. That to believe the word of God is so difficult. Es macht den Glauben an Gottes Wort so schwierig. You know, we are so used to this world system. Wir sind gewöhnt an das System dieser Welt. We are so used to when we pray, no answer. Wir sind gewöhnt, dass wenn man betet, dass da halt eben keine Antwort kommt. And that's why when we pray and there's answer, we are surprised. Sind wir sogar verwundert. Wenn wir beten, dass von meiner Antwort da ist. You know, when we pray and immediately there is a reply, you are so surprised. Bist du verwundert, wenn auf einmal direkt die Antwort da ist? Because we are so used to pray and no answer. Man ist daran gewöhnt zu beten und einfach es kommt nichts. Because prayer is not natural. Was Gebet nicht natürlich ist. Prayer is supernatural. Was Gebet ist übernatürlich. You see, the world system, they are not used to the supernatural. Das Weltsystem ist nicht nur gewöhnt an das Übernatürliche. When Jesus came, als Jesus gekommen, everything he did, they were all supernatural. War übernatürlich. The healing, die Heilung, the provision, die Versorgung. You see, everything. Alles. All the answer. Alle Antworten. No natural. And he taught us, he said we are not to expect the natural, but the supernatural. Und er hat uns gesagt, wir sollen nicht das Natürliche erwarten, sondern das Übernatürliche. You see, until you believe in that of supernatural, you have not arrived. Sind wir noch nicht angekommen? You see, you are so far away. Bist du immer noch so weit weg? The kingdom of Christ is not natural. Das Königreich von Christus ist natürlich. It's not natural result. Es sind nicht natürliche Ergebnisse. It's not natural ways. Natürliche Wege. It's not natural system. Natürliches System. And that's why once you are loving your enemy, people are surprised. Wenn du deine Feinde liebst, other side to slap in return. You see, instead of slapping that person back, you see, they are surprised because they are not used to the supernatural system. That's God's system. Anstatt dass du die Person zurückschlägst, gibst du ihr die andere Wange hin. Anstatt dass du sie zurück hast, liebst du sie. Und diese Menschen sind verwundert, weil sie kennen das Übernatürliche nicht. Sie kennen die Liebe von Christus nicht. You see, they cannot understand when you love the unlovable. Sie können nicht verstehen, wenn du die Leute liebst, die man einfach nicht lieben kann. You see, those people that nobody can love them at all. Kein Mensch lieben. And you still love them and you still pray for them. Du sie und dennoch betest du für sie. You see, they cannot understand when you forgive those that even offend you, that hates you for no reason. Du kannst, sie können nicht verstehen, wenn du die Menschen liebst, die dich missbrauchen, die dich beleidigen und fertig machen hinterm Rücken. You see, the world cannot understand that. Die Welt kann das nicht verstehen. You see, when somebody curses you, you bless them. Wenn jemand dich verflucht, dann segnest du. You see, it's supernatural. Supernatural. The kingdom of Christ is not natural. Das von Christus ist nicht natürlich. And that's why he confused the devil. Deswegen verwirrt es den Teufel. Satan is always confused once he comes to Christ. Wenn es Christus geht. Once you are in that level, he's confused. Auf dieser Ebene bist, ist er verwirrt. You see, all problems, they are confused. Alle Probleme sind verwirrt. Because they are not used to that system at all. Nicht an das System gewöhnt. The system of love instead of hate. Das System der Liebe anstatt Forgiveness instead of unforgiveness. Vergebung anstatt Unvergebung. You see, rejoicing instead of being sad. Freude anstatt Trauer. What makes you to rejoice is the word of das, God. Das, was die Freude schenkt, ist Gottes Wort. I'm not saying when you win Lotto. Ich sage nicht, wenn du im Lotto gewinnst. Or when your prayer has been answered. But when you think of the word of God, that you rejoice, the joy that nobody can even understand it. Nobody can understand your joy. Because the joy of the Lord is your strength. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the board to be clean. Lass zu, dass die Tafel sauber ist. You see, allow the board to be clean. Dass die Tafel sauber ist. What has been written in your heart? Was in dein Herz geschrieben wurde? About those things that religion have written in your heart. Die Religion in dein Herz geschrieben. That the system of this world has written in your heart. Was in dein Herz geschrieben hat. You know, when our parents want to be proud of us. Unsere Eltern wollen stolz auf uns sein. And when we are traveling, it's always about them. Wenn wir verreisen, geht es immer um sie. You see, it's not about Jesus at all. Es geht um Jesus. And these people call themselves God's family. Diese Leute nennen sich Gottes Familie. It's always don't disappoint us. Es geht immer darum, die Familie nicht zu enttäuschen. You see, don't we are, you know, we want to be proud of you. Wir wollen stolz auf dich sein. You see, it's not about man, it's about Christ. Es geht um Menschen, es geht um Christus. You know, all these things have been written in our heart. All diese Dinge wurden in unser Herz geschrieben. That we are not to disappoint our father. Dass wir unseren Vater nicht enttäuschen sollen. We are not to disappoint our mothers. Unsere Mütter nicht enttäuschen. We don't want to disappoint our children. Wir wollen unsere Kinder nicht enttäuschen. We want to be there for them. Wir wollen da sein für sie. All these are going to be clean. Aber all das wird bereinigt. Because it's not about your children. Es geht nicht um deine Kinder. It's not about your father. Es geht nicht um deinen Vater. Your parents or friends or whoever. Wer auch immer. It's only Jesus that is the Savior. Es geht um Jesus. Er ist der Retter. It's only Jesus. Nur Jesus. Allow the board to be clean. Lass zu, dass diese Tafel sauber ist. It's not about sin. Es geht um die Sünde. That you are not to sin. Dass du nicht sündigen sollst. You see, allow the board to be clean. That's the topic. Dass die Tafel sauber ist. In prayer, you allow the board to be clean. In Gebet lass zu, dass die Tafel sauber ist. Mm-hmm. I'm not talking about don't sin. Ich spreche nicht darum, nicht zu sündigen. You know, once there is no answer to our prayer. Wenn es keine Antwort gibt zu unserem Gebet. What we always think is maybe sin. Was wir manchmal denken ist, wahrscheinlich ist es die Sünde. Jesus died for our sin. Jesus ist aber für unsere Sünde gestorben. But if you have the wrong knowledge, wenn du das falsche Wissen hast, to affect your belief, wird es deinen Glauben angreifen. And what affects your belief will affect your prayer. Und was deinen Glauben angreift, wird dein Gebet angreifen. What you believe prevents the word of God from working for you. Was du glaubst, wird dafür sorgen, dass Gottes Wort nicht für dich funktionieren kann. And in Psalm 78. Psalm 78. We were there on Sunday. Sunday, we will, and we, and let us still go there today. Psalm 78. Psalm 78. Psalm 78. Verse 41. He said, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. 42. They remember not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy. Und sie versuchten Gott immer wieder und bekümmerten den Heiligen Israel. Sie gedachten nicht an seine Hand, an den Tag, als er sie von dem Feind erlöste. You see, they stopped God from working for them. Sie haben Gott aufgehalten, er konnte nicht für sie arbeiten. If you, you know, you can stop God from working for you. Du kannst Gott aufhalten, für dich zu arbeiten. By you, when you do not remember his victory. Wenn du dich nicht an seinen Sieg erinnerst. When you have, you see, a lot of things that have been written in you, you refuse to allow them to go. Wenn du dich weigerst, alles Alte, was in dich hineingeschrieben worden ist, loszulassen. And we know in Deuteronomy 7. In 5. Mose 7. He said, if you do not believe, how can I do it through you? Let us go there. Wenn du nicht glauben kannst, wie kann ich es dann durch dich hindurch tun? If you do not believe, wenn du nicht glaubst, how can I do it through you? Wie kann ich es dann durch dich hindurch tun? Verse 17. 5. Mose. Deuteronomy 7, 17. 5. Mose 7, 17. If thou shalt say in your heart, this nation are more than I, how can I dispossess them? Wenn du aber in deinem Herzen sagst, diese Völker sind zahlreicher als ich, wie kann ich sie aus ihrem Besitz vertreiben? Gott spricht hier. You see, yeah, God is speaking. Gott spricht hier. He said, if you believe in your heart, wenn du deinem Herzen, that this problem is too big, dass das Problem zu groß ist, he said, how can he solve it through you? Wie kann er es dann durch dich hindurch lösen? The kingdom of God is from inside out. Das Königreich Gottes ist von innen nach außen. You see, the solution is not outside, but in you. Die Lösung ist nicht irgendwo da draußen, sondern sie ist in dir. You carry the solution everywhere. Du trägst die Lösung überall mit dir hin mit. You see, the Christ in you is the solution to all problems. Das ist die Lösung zu allen Problemen. Amen. You carry the solution to all problems. Du trägst die Lösung zu allen Problemen. If thou shalt say in your heart, this nation are more than I. And God is saying, how can I do, give you that victory? Wie kann ich dir dann diesen Sieg geben? If you say this problem is too big. Wenn du deinem Herzen schon aufgegeben hast. If your heart is full of fear. Wenn dein Herz Angst ist, voll ist von Angst. You see, if your heart is full of unbelief. Dein Herz voll ist von Unglauben. If your heart is full of doubt. Dein Herz voll von Zweifeln. How can he do it through you? Wie kann er es dann durch dich hindurch tun? He's looking for somebody to flow through. Er sucht da jemanden, durch den er fließen kann. Jesus is in you. Jesus ist in dir. Allow him to flow through you. Lass zu, dass er durch dich hindurchfließt. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 15. Matthäus 15. Let's go to Matthew 15. Matthew 15, verse 6. Matthäus 15, Vers 6. He said, and honor not his father or his mother. He shall be free. Thus have you made the commandment of God of no effect by your tradition. You see, what you know makes the word of God powerless. You know, tradition. Tradition. What we believe. Was wir glauben. A lot of stuff that we believe. Die Dinge, die wir glauben. Make the word of God powerless. Machen Gottes Wort kraftlos. And your knowledge. Und dein Wissen. If we go to Romans 10, let us go to Romans 10. Romans 10. We will be coming back to Matthew 15. But now let us go for Romans 10. Matthew. Romans 10. from verse 1. Römer 10, von Vers 1. Brethren, my heart desire and prayer to God. So can you help us to read 1 to 5? 1 bis 5. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten Gott dienen wollen, mit viel Eifer, aber ohne Einsicht. Sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können und versuchen immer noch, durch eigene Leistungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Christus hat das Gesetz erfüllt und damit die Herrschaft des Gesetzes beendet. Wer ihm vertraut, wird von Gott angenommen. Wer dennoch durch das Gesetz vor Gott bestehen will, für den gilt, was Mose geschrieben hat. Wer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, wird dadurch leben. Praise the Lord. Halleluja. Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. You see, a lot today have a zeal of God. Viele haben den Eifer nach Gott. But they don't have the right knowledge. Aber sie haben nicht die richtige Erkenntnis. They don't have God's knowledge. Sie haben nicht Gottes Erkenntnis. You see, there is what is called God's knowledge. Es gibt Gottes Erkenntnis. And this world's knowledge. Die Erkenntnis dieser Welt. There are two different things. Es sind zwei verschiedene Sachen. Here. For they being ignorant of God's righteousness. And going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. You see, here they establish their own righteousness. Sie haben ihre eigene Gerechtigkeit gebaut. It's all about what they do. Es geht nur um das, was sie tun. It's not what Christ did for them. Um das, was Christus für sie getan hat. The Old Testament. Das Alte Testament. Was about what you do. Da ging es um das, was du tust. But now. Aber jetzt. It is no longer what you do. Geht es nicht mehr um das, was du tust. It is what Christ did for you. Es geht um das, was Christus für dich getan hat. You see, even when you sow, das, wenn du siehst, you see, your sowing is not you sowing, it's Christ sowing through you. Wenn du siehst, nicht du siehst, sondern Christus sieht durch dich. You see, when you forgive, you are not the one just forgiven, because it is Christ that is forgiven through you. Wenn du vergibst, dann vergibst nicht du, sondern Christus vergibt durch dich. Und ohne Jesus kannst du gar nichts. You see, even when you are loving the God kind of love. Wenn du Gottes Liebe liebst. If you are loving the love of God. Wenn du die Liebe gibst. You see, because the natural cannot love the love of God. Der natürliche Mensch kann die Liebe Gottes nicht schenken. It takes Jesus to love the love of God. Es braucht Jesus, um die Liebe Gottes zu lieben. You see, once you are not loving the love of God. Wenn du die Liebe Gottes liebst. You are not the one loving that love. Bist du nicht derjenige, der diese Liebe gibt? It's not the old man that is loving. Mensch, it's the new man, the Christ in you. Der Christus in dir. You see, the Christ in you that is loving. Der Christus in dir, der liebt. That is walking. Der wandelt. For they be ignorant of God's righteousness. The righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes. I'm going about to establish their own righteousness. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. You no longer see what you do. Du schaust nicht mehr auf das, was du tust. Because it's not about you at all. Es geht nicht um dich. See what Christ did for Schau you. Schau auf das, was Christus für dich getan hat. See the victory. Schau auf den Sieg. See that it, when Satan is coming, he's not coming to you, he's coming to Jesus. Und wenn der Teufel kommt, kommt er nicht auf dich zu, sondern auf Jesus. You see, when people are hating you, they are not just hating you, they are hating Jesus. Wenn Leute dich hassen, über dich reden. Reden die nicht über dich, sie hassen nicht dich, sie hassen you see, Jesus. You see, when sicknesses and diseases, they are coming to you. They are not coming to you, they are coming to Jesus. Jesus zu. And that's why they cannot bring you down. Sie können dich nicht runterziehen. Because whatever comes to Jesus, you see, was auf Jesus zu. What darkness comes to Jesus, there is light. Dunkelheit zu Jesus kommt, entsteht Licht, weil die Dunkelheit kann das Licht nicht ertragen. Because the light consumes darkness. Denn das Licht nimmt die Dunkelheit ein. For Christ is the end of the law. That is verse 4. Vers 4. Der Christus ist das Ende des Gesetzes. Christ is the end of Ten Commandments. Er ist das Ende der Gebote. You see, that Christ is the end of thou shalt not, thou shalt not. Your focus is no longer He's no longer on that the commandment. Der Fokus liegt nicht mehr auf den Gesetzen. We have a new commandment. Wir haben ein neues Gesetz. That believe. Ein neues Gebot. Accept the payment. Akzeptiere die Bezahlung. Believe the word of Jesus. Glaube an die Worte von Jesus. You see, once you believe, once you depend on Jesus, Jesus verlässt, you will not even remember to sin. Wirst du dich daran erinnern zu sündigen? Once your concentration is in Christ, Konzentration auf Jesus liegt, you see, you will not even remember to hate people. Du wirst dich daran erinnern, Menschen zu hassen. But once your concentration is on yourself, aber wenn deine Konzentration auf dir selbst liegt, you will hate people. Wirst du Menschen hassen. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Everyone that believeth. Jeder, der glaubt. That believe that Jesus jeder, died glaubt, for them. Dass Jesus für ihn gestorben ist. That believe that it's no longer about them, it's not about Christ. Um dich, um sich selbst, sondern um Christus allein. Because you are not the one that defeated Satan. Und du bist derjenige, der den Teufel besiegt. It's Jesus that defeated Jesus Satan. Jesus hat den Teufel besiegt. So you better see Jesus and not yourself. Du erkennst lieber Jesus, nicht dich selbst. You cannot win when your focus is so much on yourself. Du kannst nicht gewinnen, wenn dein Fokus so stark auf dir selbst liegt. What you do. Das, was du tust. But Moses described the righteousness which is of the law. The righteousness which is of the law. Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz ist. That the man which do well those things shall live by them. If your focus is all about you. Dein Fokus auf dir selbst liegt. You see what you do. Was du tust. I don't want to sin. You know today, there are a lot of churches. You see, I don't want to sin. Ich will nicht sündigen. If your focus is on you. Wenn dein Fokus auf dir selbst liegt. It will consume you. Wird es dich einnehmen? He said, let us read it again, verse 5. For Moses described the righteousness which is of the law. That's what you do. That's what you do. That the man which do wear these things shall live by them. Law is bondage. Das Gesetz ist Gefangenschaft. If you see what you do, you will be in bondage. Wenn du auf das schaust, was du tust, wirst du you better see the payment. Schau lieber auf die Bezahlung. You better see what Jesus did Schau lieber for auf you. Das, was Jesus für dich getan hat. If I want to use example, ein Beispiel. If I give you a credit card, wenn ich eine Kreditkarte gebe, and say just go to any store, sag gehen jeden Laden, just empty it, und buy everything, whatever you want, dir alles was du willst, and pay with the card that I've given you, und bezahl mit der Karte, die ich dir geschenkt habe, and if you go there. Wenn du da reingehst, you to pay with the card wenn du da reingehst, mit dieser Karte zu zahlen, die ich dir you geschenkt to habe, pay musst du selber bezahlen. You might not even have enough money. Vielleicht hast du nicht mehr genug Geld. You don't have enough money to pay the debt. Du hast nicht genug Geld, um diese Schuld zu bezahlen. But the card I gave you, und die Karte, die ich you have more than enough. Du hast mehr als genug. But if you refuse to use it, also ich weigere, dieses Geld zu and you say I want to pay by myself, ich will selbst bezahlen. A lot want to pay themselves viele today. Wollen selbst bezahlen. You better receive what Jesus paid for. Empfange lieber das, was Jesus Christus, he paid Christus for all. Bezahlte, denn er für uns bezahlt, er hat für alles bezahlt. The payment is more than die Bezahlung ist mehr als genug. He said, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise. Say not in your heart, who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Or who shall descend into the deep? That is to bring up Christ again from the dead. You know, today people seek miracles. Leute suchen nach Wundern. How many people are seeking the true Christ today? Wie viele Leute suchen wirklich nach dem wahren Christus? How many people go to church because of Jesus? Wie viele Leute today? Gehen zur Kirche wegen Jesus? How many people want to go to church because of relationship with Jesus? Wie viele Leute gehen zur Gemeinde wegen Beziehung mit Jesus? You see, what bring people into the churches today is problems. Das, was Leute in die Gemeinde bringt, sind Probleme. There are different problems. Verschiedene Probleme. That should not be. Aber das sollte nicht der Grund sein. You see, they look for miracle from one church to another. Such nach einem Wunder von Gemeinde zu Gemeinde. This church is not a church of miracles. It's a church of it's Christ church. Es geht Christus. In Christ is our miracle. Denn in Christus ist unser Wunder. You see, Christ is our solution. In Christus ist unsere Lösung. You see, Christ is everything. That's why not to seek miracle. Also, was ich da wundern, whoever want to come here because of miracle, you will get nothing. Nichts wird leer ausgehen. You will go with empty hands. Wird leer ausgehen. But if you come because of Christ, wenn Christus kommt, you will have what is more than miracle. Wirst du mehr als genug haben. Blessing. Ein Wunder haben. Du wirst im Segen wandeln. You will have what is more than miracle. Du wirst das haben, was mehr ist als blessing. Wunder. You see, blessing is more. Is greater than miracle. Das größer als das Wunder. Blessing. Der Segen. Blessing and miracle, they are not the same. Segen und Wunder nicht gleich. God did not create us for miracles. Gott hat uns nicht für Wunder erschaffen. He created us for blessing. Er hat uns für den Segen erschaffen. That we are so blessed that we are never in need. Dass wir niemals im Mangel sind. That we never lack anything. Dass uns nichts mangelt. In miracle you have to be going from crisis to crisis. Aber im Wunder gehst du von Krise zu Krise. You see, the longest miracle was 40 years. Das längste Wunder war 40 Jahre lang. Maybe we will go there today. Praise the Lord. Halleluja. Don't come because of miracle. Komm nicht hierhin wegen Wundern. Come because of Jesus. Komm wegen Christus. Be hungry of Jesus. Sei hungrig nach Jesus. He said, those that are hungry, I will feed them. Die, die hungrig sind, die werde ich auch satt machen. You see, those that are hungry of him. Die, die hungrig sind. He did not say those that are hungry of miracle. Nicht die, die hungrig sind nach Wunder. If you are hungry of Jesus, hungrig nach Jesus, you will be satisfied. Wirst du zufrieden werden. He will satisfy you more than dich vollkommen zufrieden. More than your eye can ever see. Mehr als dein Auge sehen kann. Praise the Lord. Hallelujah. But what say it? The word is nigh thee, even in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preached. We preach the word of faith. Wir predigen das Wort des Glaubens. Amen. Amen. In verse 9, it said that if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in your heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. You are to believe in your heart. Du musst in deinem Herzen glauben. It's not without believing in your heart. Nicht ohne zu glauben wird das funktionieren. A lot of us confess with our mouth. Viele sprechen mit im Mund. But we never believe in our heart. Wir glauben nicht in unserem Herzen. We refuse to believe in our heart. Wir weigern uns in unserem Herzen. In verse 10, it says, for with the heart man believeth unto righteousness. Wir müssen im Herzen glauben. You believe, you believe. Until you believe in your heart. Erst nur in deinem Herzen glaubst. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. Satan will come and steal what you have. Der Teufel das stehlen, was du hast. If you do not believe in your heart. Wenn du nicht in deinem Herzen glaubst. Because Satan, there is opposition today. Es gibt Feindschaft, es gibt Gegenwind. You see, in the spirit world is not only Jesus. In der geistlichen Welt ist nicht nur Jesus. Satan is also. Der Teufel ist auch. It's also a spirit. Er ist auch Geist. And it's opposition. Und er ist unser Feind. He is the accuser of the brethren. Er ist der Ankläger, der Bruder. If you believe with your heart. Wenn du in deinem Herzen glaubst. If you really believe. Wenn du wirklich glaubst. It will be difficult for Satan to bring you down. Wird es schwierig sein, runtergezogen werden. But if you do not believe. Wenn du nicht glaubst. You know, we go about just confessing. Wir sprechen Dinge aus. People go about confessing. Leute reden viel. And about Jesus. They talk about Jesus. Sie reden über Jesus. Ah, yes, I'm saved. Ich bin gerettet. Yes, I'm a child of God. Nothing can come to me. Und nichts kann mich angreifen. But do you really believe that? Aber glaubst du das wirklich? You know when you believe. Wisst ihr, wenn ihr das wirklich when you are in problem. Wenn du in Schwierigkeiten bist. And you can still sing hallelujah. Dennoch Halleluja schreien, dennoch Gott loben. You know, everybody can sing Halleluja when there is no problem. Jeder kann Halleluja sagen, wenn alles gut läuft. You see, everybody can jump and shout and praise the Lord when everything they are moving. Jeder kann den Herrn preisen, wenn alles gut läuft. But how many people can say praise Jesus? Aber was, wenn eben nicht alles nach Plan? When the negative news comes, evil news. Wenn bösartige Nachrichten kommen. You see, when somebody just phone you that your mother have just died. Niemand dich angeguckt hat, deine Mutter ist gerade gestorben. Oh, your daughter has just died. Oder deine Tochter ist gerade gestorben. Oh, whatever outside it. Yes. Was auch immer da passiert. That's your that the news just come, you are going to be deported. Oder die Nachricht kommt, du wirst abgeschoben. Can you still stand and say praise the Lord? Kannst du immer noch stehen und sagen, ich preise den Herrn? If you really believe in your heart, wenn du wirklich in deinem Herzen glaubst, the word of God, Gottes Wort, you will sing praise the Lord. Wirst du den Herrn preisen? What you see, what you hear will never move you. Das, was du siehst, was du hörst, wird dich niemals bewegen. You will be like the Shadrach, Meshach, and Abednego. Du wirst wie die drei hebräischen Jungen. The three Hebrew boys. You know they could see fire. Sie konnten das Feuer sehen. You see, the fire was in front of them. Das Feuer war vor ihnen. But they did not give up. Aber sie haben nicht aufgegeben. Why? Because their heart, they believed. Was in ihrem Herzen? The trust was so heavy. Das Vertrauen war so groß an Gott. Trust the word of God. Vertraue Gottes Wort. Trust God. Vertraue Gott. How do you trust God? Wie vertraue ich Gott? It's by trusting the word of God. Indem ich Gottes Wort vertraue. How do you believe God? Wie glaube ich an Gott? It's by believing the word of God. Indem ich Gottes Wort glaube. And in Matthew 15, let us go back to Matthew 15. Matthew 15. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 15. Matthew 15. They came to Jesus, scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, why do this your disciple transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. You see, here they came to Jesus, they are accusing Jesus, Jesus' disciples. Sie beschuldigen hier die Jünger von Jesus. They are saying to Jesus that why do your disciple, you see, they refuse to obey the commandment of the elder. Wieso befolgen sie nicht die Gebote der Ältesten? You see, they will call it the tradition of the elder. Die Tradition der Ältesten. They call it. They did not call it the God's tradition, but the tradition of the elders. Nicht Gottes Tradition, sondern die Tradition der Ältesten. You know how people can know that this is Satan and still face it. Es ist merkwürdig, wie Leute erkennen, dass einfach der Teufel ist, aber trotzdem. You know, durchziehen. You know, we want problem to be solved. Wir wollen das Problem gelöst werden. And sometimes we don't even care how it is solved. Aber manchmal ist es uns so egal, wie das Problem gelöst wird. We always say, all I want is this problem to be solved. Alles, was ich will, ist, dass das Problem gelöst wird. I can remember when I was in the world. Als ich noch in der Welt war. When I was in the world. Als ich noch in der Welt war. When there is problem, I want to solve it by all means. Ich wollte es lösen, egal wie. You see, if people is going to native doctor, I don't even care. Ich wollte nicht zu Satanisten gehen müsste. Ich wollte Probleme immer einfach gelöst haben. You see, if people is going to witch doctors, I don't even care. Was egal, wo ich die Lösung herkriege. And today we have still, there are a lot of us that are still like that. Und viele von uns sind immer noch so. We want this problem to be solved by all means. Wir wollen das Problem gelöst wird, und es ist egal wie. Is it stop God or not? Gott ist oder nicht von all I want is this problem also, to go. Das Problem weg ist. You can take that problem away. Du kannst das Problem wegnehmen. And open the door for a bigger problem. Und die Tür für ein größeres Problem öffnen. It's not problem solved that gives you joy. Ist nicht, dass das Problem nicht die Problemlösung gibt dir Freude. In this world, in dieser Welt, there's going to be problems. Wird es Probleme geben. If this one solved, another one is going to come. It's a matter of time. Wenn dieses Problem gelöst wird, wird ein neues wiederkommen. As far as you are here on earth, weil wir hier auf Erden bist. And that's why it's no problem solved that should give you joy. Deswegen nicht gelöste Probleme sollten dir Freude geben. It's no victory that is able to give you joy. Nicht der Sieg sollte dir Freude geben. Allow it to be the word of God. Lass zu, dass es Gottes Wort ist. Because victory that gives you joy is bound to change. Wenn der Sieg, der dir Freude schenkt, kann sich ändern. You see, they grant you today. Wenn man dir zum Beispiel die Aufenthaltserlaubnis gibt, that you can stay in Deutschland. Und du hier in Deutschland leben kannst. You see that everything, you see, it's as if all problems have been solved. Es scheint, als ob alle Probleme gelöst sind. But that cannot protect you. Aber das kann dich nicht schützen vor allem. There's death, there's destruction everywhere. Immer noch Tod und Zerstörung. Somebody will say, can still die. Jemand, der eine Aufenthaltsgenehmigung hat, kann trotzdem sterben. Somebody we say can have sicknesses and diseases, cancer or whatever. Aufenthaltsgenehmigung hat, der kann trotzdem noch eine Krankheit in sich tragen. You see, we our focus is so much on just the problem solved. Ist so stark auf diesem das Problem. And we don't want, we don't care how it is solved, but we want it to be solved. Remember the blessing of God. Erinnere dich an den Segen des Herrn. He make us rich. Er macht uns reich. And added no sorrow. Und fügt uns kein Leid hinzu. Satan can give you a blessing. Der Teufel kann dir einen Segen geben. He can give you victory. Er kann dir Sieg schenken. But there is a lot of destruction. Aber es wird einen bitteren Nachgeschmack geben. Es wird Zerstörung. A lot of destruction. Zerstörung wird vor Satan never give anything free. Der Teufel, der spendiert dir nichts. Er gibt nichts gratis aus. Where do the disciples transgress the tradition of the elders? These people, they know that is the tradition of the elders. Sie wissen, das ist die Überlieferung der Ältesten. And they still value it so much. Und dennoch schätzen sie es so sehr. In more than the word of God. Als Gottes Wort. Who understand where I'm going? You see, they value it so much. Sie schätzen diese Überlieferung so sehr. More than the word of God. Schätzen sie mehr als Gottes Wort. Praise the Lord. Halleluja. Verse 3. Drei. But he answered and said unto them, why do you transgress the commandment of God? By your tradition. For God commanded, saying, honor your father and your mother. And he that cursed father or mother, let him die, the dead. But you say, whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift. By whatsoever thou mightest be profited by me. And honor not his father and his mother, he shall be free. Thus have you made the commandment of God of no effect by your tradition. Your tradition is bigger than the word of God in your life. Deine Tradition ist größer als Gottes Wort in deinem Leben. You see what religion have written in people's hearts. Was Religion in die Herzen der Menschen geschrieben hat. So many people they don't want it to be clean at all. Viele wollen nicht, dass das weggewischt wird. It's so big in them. Es ist so groß. They value it so much that they don't want to clean it at all. Sie schätzen es so sehr wert, dass sie es nicht weghaben wollen. It's bigger than the word of God. Es ist größer als Gottes Wort. They value it and they take away the word of God. Und nehmen damit Gottes Wort weg aus it will affect the word of God in your life. Es wird Gottes Wort in deinem Leben angreifen. And the word of God will never come to pass. Und Gottes Wort wird niemals in deinem Leben stattfinden können. And Jesus said, you hypocrite, where did Isaiah prophesy of you, saying, these people draweth nigh unto me with their mouth. Matthäus 15, Vers 7. And honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Where is your heart? Matthäus 15, Vers 7. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht. Where is your heart? Wo ist dein Herz? But in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandment of men. A lot of commandment of men going on today. Viele Menschengebote sind in der Luft. A lot of, you see, doctrine going on in churches today. Viele Menschengebote sind in Gemeinden. And people love it so much. Leute lieben das. What we believe in our church. Das, was wir in unserer Gemeinde glauben. Don't quote me, quote the word of God. Zitiere nicht deinen Pastor, zitiere nicht mich, sondern zitiere Gottes Wort. You see, it's not what we believe in, it's not what you believe in your church. Es geht nicht um das, was wir in unserer Gemeinde it's glauben. It's what the word of God is saying to you. Was Gottes Wort zu dir sagt. It's what the Holy Spirit is telling you. Was der Heilige Geist zu dir sagt. Don't, you see, the doctrine in the churches today. Die Lehren in Gemeinden. They made the word of God powerless. Sie machen Gottes Wort kraftlos. The word of God is invalid today. Gottes Wort funktioniert nicht. And nothing is working in churches. In seiner Umgebung nicht. You see, nothing is working in churches. Und nichts funktioniert in diesen you Gemeinden. You see, churches, the house of God supposed to be a place where people go and problems are solved. Gottes Haus sollte ein Ort sein, wo Probleme gelöst werden. But because of doctrines. Aber wegen Lehren. A lot of religion. Wegen Menschengeboten. People Religion. Are not saved. wenn Leute nicht wirklich erlebt, there's no salvation for God's children. Keine Befreiung. And in verse 10, and he called the multitude and said unto them, hear and understand. You see, Jesus said you are to hear and understand. Because you can hear and not understand. Ohne zu verstehen. You can hear and not understand. Du kannst etwas hören, ohne es zu verstehen. Understanding is very important in the kingdom of Christ. Verstehen ist sehr wichtig im Königreich Gottes. Then in verse 11 he said, not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth that defileth a man. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. It's not what is outside. Nicht das, was da draußen. You know, people judge. Leute richten. Judging the outside. Richten das Äußerliche. They judge the outside. Sie richten das Äußerliche. It's all about the outside. Es geht nur um das Äußerliche. Ah, you paint your face. Du hast dich geschminkt. Ah, you are wearing trousers. Du trägst eine Hose. You drink alcohol. Du trinkst Alkohol. You smoke cigarettes. Du rauchst Zigaretten. It's not about outside. Es geht nicht um das Äußerliche. It's about inside. Es geht um das Innere. If your focus is on Jesus. Wenn dein Fokus auf Jesus ist. If you have Jesus inside. Jesus in dir. And your focus is on Jesus. Focus auf Jesus liegt. You will not remember to smoke cigarettes. Du wirst dich daran erinnern, Zigaretten zu rauchen. You will not even remember to drink alcohol. Du wirst dich daran erinnern, Alkohol zu trinken. You will not remember all those things, you see. Du wirst deinen Wert nicht in Schminken. You see, we judge outside. Wir richten das Äußerliche. We judge outside alone. Wir richten das Äußerliche. Now Jesus is saying here. Jesus he said, not that which goeth into the mouth defy a man. It's not what is outside that defiles a man. Ist, nicht das verunreinigt den Menschen. But that which cometh out of the mouth. Sondern das, was aus ihm herauskommt. That defiles a man. Das, was aus seinem Herzen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. It is the inside. Das ist das Innere. Where is your focus? Is it in Christ? Wo liegt dein Fokus? Auf Christus? If you are born again. Wenn du wiedergeboren bist. But if you are not born again. Wenn du nicht wiedergeboren bist. You are not a child of God. Du bist kein Kind Gottes. And what is inside is Satan. Was in dir ist, ist dann der Teufel. Your spirit is Satan. Dein Geist ist dann der Teufel. And what is coming out from you. Und was von dir herauskommt. You see, it will be of Satan. Wird vom Teufel sein. But if you are born again, wenn du wiedergeboren and you are a child of God, ein Kind Gottes wird, but if you can still have something that is evil coming out, kannst du dennoch Bösartiges aus dir rauskommen? Why? Wieso? Because of unrenewed mind. Wegen den unerneuerten Gedanken. That the whatever that is coming out once das, you are born again, wenn du wiedergeboren bist, is that is evil. It's not coming from your spirit. Es kommt nicht aus deinem Geist. It's coming from your mind. Es kommt aus deinen Gedanken. The part of you that is not born again. Der Teil von dir, der nicht wiedergeboren ist. Remember, you have spirit, soul, and body. Erinnere dich, du hast Körper, Geist und Seele. If you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, your spirit is saved. Ist dein Geist erlöst. But until you renew your mind, du deine Gedanken erneuern, and change what you have in your mind to not become the word of God. Und die Gedanken dieser Welt mit Gottes Gedanken ersetzt. You will live the old life. You will still live the old life. Wirst du das neue Leben leben? You will still live the life of Satan. Aber wenn du es nicht tust, wirst du immer noch das alte Leben führen, das Leben des Teufels führen. If you refuse to renew your mind with the word of God, then came his disciple and said unto him, no doubt that the Pharisees were offended after they heard this saying. You know, when you speak the truth to people, wie weit zu Menschen sprechen, a lot will be offended. Viele verärgert sein. A lot will be offended once you speak the truth. Viele werden verärgert sein, wenn du die Wahrheit sagst. If you correct people, they will be offended. Werden sie verärgert sein. Love correction. Liebe ist verbessert zu werden. In the kingdom of Christ, you are to love correction. Im Königreich von Christus sollten wir Verbesserung. Because the Holy Spirit is going to direct your life. Der Heilige Geist wird unser Leben leiten. The new life you now have, you are not in control. Was wir jetzt haben, wir sind nicht der Leiter dieses Lebens. It's Jesus that is in control. Jesus leitet dieses Leben. And he's going to direct it. Und er wird es führen. He will take you to places. Er wird dich an Orte hinführen. He will guide you to things. Er wird dich hinlenken. And if you are the type that just hates correction, aber jemand bist, der die Verbesserung, you can never follow Christ. Wirst du Christus nicht folgen können. He said the Pharisees were offended. They asked Jesus, the disciple asked him, do you know that the Pharisees, they are offended by your words? I know when I correct people, some are offended. Ich weiß, wenn ich Leute verbessere, sind einige verärgert. But that will not prevent me from correcting. Aber das wird mich nicht davon abhalten, sie weiterhin zu belehren. I will still tell you the right thing. Ihnen trotzdem die Wahrheit. Because I love you so much. Ich liebe dich. I will not allow you to be in darkness. Ich will nicht, dass du in der Dunkelheit bist. I want you to come out of that darkness. Aus diesem Loch. I come into the light of God. Das Licht von Christus. Then in verse 13. But in answer and said, every plant which my heavenly Father have not planted shall be rooted up. Every plant. Jede Pflanze. That my Father did not plant. Die mein Vater nicht gepflanzt hat. You see, we be rooted up. Wird entwurzelt werden. You know, I said it earlier on today that your coming to the house of God should be just Jesus. Ja, ich habe es eben schon gesagt, dass wir kommen in die Gemeinde. Dein Kommen in die Gemeinde sollte wegen Jesus. You see, if it is other things. Wenn es wegen einem anderen. Because of house. Wegen einem Haus. Because of car. Wegen einem Auto. Because of money. Wegen Geld. You want to help your mother. Wegen deiner Mutter. You want to help your father. Wegen deinem Vater. You see, because of your stay. Wegen deiner Arbeit. Because of whatever it is in the natural. Der Fleisch nicht ist der natürliche. Here he's saying, but he answered and said, every plant which my heavenly Father have not planted shall be rooted up. 13. Er beantwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. If the word of God is not the reason why you come. Wenn Gottes Wort nicht der Grund ist, weshalb du hier hinkommst. It's a matter of time you will go. Es ist eine Frage der Zeit, bis du gehen wirst. You cannot continue. Du kannst hier nicht weitermachen. You cannot continue depending on Christ. Weiterhin auf Christus. It's a matter of time you will go. Es ist eine Frage der Zeit, bis du zu I don't know if you understand what I'm saying. You see. He said, every plant which my heavenly Father have not planted shall be rooted up. If your reason of coming is not because of the words of God, nicht Gottes Wort ist, you will be rooted up. Wirst du you cannot remain. Wirst du bleiben, if you are here because of whatever victory, the natural things, wegen Macht, wegen Ruhm, wegen irgendetwas, it's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. Because Satan knows that you are not, it's not about Jesus. Der Teufel weiß, dass es dir nicht um Jesus geht. You see, that house that you are looking for did not defeat Jesus. Did not defeat Satan. Das Haus hat den Teufel nicht besiegt. It's only Jesus that defeated Jesus Satan. Jesus hat den Teufel besiegt. It's when you do things because of Jesus. Dinge wegen Jesus zu. That Satan bow. Dann kniet der Teufel nieder. You see, when you believe the word. Wenn du Gottes Wort glaubst. You see, when you value what Jesus is. Das wertschätzt, was Jesus für dich your focus is so much on Christ. Wenn dein Fokus auf dem, auf Christus liegt. Then Satan bow. Dann kniet der Teufel until nieder. You just believe that it's only Christ. Also, du glaubst, if I have it or not, ich habe oder nicht, I don't care. Ist mir egal. But my focus is Christ. Denn mein Fokus liegt auf Christus. If I have stay or not, ob ich stehe auf und habe I don't care. Nicht, ist mir egal. You see, my focus is Jesus. Mein Fokus ist auf Jesus. If I have that house or not, Haus hab oder nicht, I don't care. Ist mir egal. My focus is Jesus Christ. Mein Fokus ist auf Jesus. If I have that house or not, das Haus hab oder nicht, you see, I don't care. Ist mir egal. My focus is Jesus Christ. Mein Fokus liegt auf Jesus. You see, until you see. Just like the Shadrach, Meshach, and Abednego, three Hebrew boys. Wie diese drei hebräischen Jungs eben. You know, when the king said, bow down before me. Als der König gesagt hat, kniet vor mir. What did they tell the king? Was haben sie zum König they gesagt? Said, if God save us or not, sie haben gesagt, we will not bow. Wenn Gott uns rettet oder nicht rettet, wir werden nicht vor diesem König niederknien. We will not bow down before you. Wir werden nicht vor dir niederknien. Because it's not about you, es geht nicht um it's about God. Es geht um Gott. When you see if God save us or not. Ob Gott uns rettet oder nicht. So if we will not bow down. Wir werden nicht niederknien. Do whatever you want to do. Tu, was du tun musst. Until you come to that very place. Erst wenn du an dieser Stelle angekommen bist, an diesem Punkt angekommen bist, you have not started. Hast du noch nicht angefangen. You have not arrived. Bist du noch nicht you have not, you are not in Christ. Du bist noch nicht in Christus. It's not about what is outside. Es geht nicht um das, was außen rum ist, sondern es geht um Christus. Verse 14. 14. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both shall fall into a dish. The blind lead the blind. Die Blinden leiten die Blinden. Both shall fall into a dish. Und beide werden in die Grube fallen. A lot of blind pastors viele today. Blinde Pastoren. A lot of blind preachers today. Viele blinde Prediger. And a lot of people follow them. Viele folgen ihnen. You better follow Jesus. Folg lieber Jesus. You better follow Jesus. Folg lieber Jesus. Verse 15. They answered Peter and said unto them, declare unto us this parable. They themselves, they don't even understand the parable. Sie haben das gleich nicht mehr verstanden. You see, you can go to churches for years and not understand the word of God. Dennoch Gottes Wort nicht verstehen. You can go to churches for years, you will sleep there, ja, do everything there. Übernachten von mir. And still be in bondage. Und immer noch in Gefangenschaft sein. You can go to churches for years. Jahrelang zur Kirche gehen. You see how people will see you that just say, ah, it's always there. Und Leute sehen, dass du halt immer noch einfach im Stillstand. And upon all, you are still in bondage. Und dennoch bist du in der Gefangenschaft. You are not free. Du bist nicht frei. Because it's not going to church that free you. Wenn ich das zur Kirche gehen macht. It's the truth that free you. Die Wahrheit macht dich frei. The truth that you know die that Wahrheit, free you. Die Wahrheit, die du eben kennst. You see, going to church does not free and zu Kirche zu gehen. You can even see a lot of people that go to churches today, they are not even free. Und viele are they free? Zu Kirche gehen, die sind nicht frei. They are not free. Die sind nicht frei. Except their concentration is Christ. Nur wenn ihre Konzentration auf Christus liegt. If you are ready for the truth. Wenn du bereit bist für die Wahrheit. Yeah, is this church is not a religion church. Diese Gemeinde, das ist keine Religionsgemeinde. Somebody that is pursuing property cannot be. Jemand, der nach Reichtum, Macht und Ruhm und Dingen sucht, wird hier leer ausgehen. If you are pursuing miracles, you are not cannot be here. Wundern tust, kannst du hier nicht bleiben. Yeah, but if it is Christ. Aber wenn es hier um Jesus Christus geht. You have what is more than miracle? Wirst du mehr als wunderhaft erleben. Praise the Lord. Halleluja. Verse 16. And Jesus said, are you also yet without understanding? 17. Do not you understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly and is cast out into the draught? But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceeded evil thoughts, murder, adulteries, fornications, thieves, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defile not a man. To paint your finger does not defile your. Nägel zu lackieren oder sonstiges zu machen, das verunreinigt dich. You see, to fix your fingernails does not defile you. Das verunreinigt dich nicht. You see, to paint your face does not defile you. Das verunreinigt dich nicht. You see, to drink or to smoke whatever does not defile you. Das verunreinigt dich. It's not about that at all. Es geht nicht darum. It's about inside. Es geht um das Innere. Please, if you have any question, you can write it down. Dann schreibt sie bitte auf. Ask me later, please. Frag mich im Anschluss. Because it's all this message that you are hearing, they are different. Denn alles, was ihr hört, ist anders. And that they are different does not mean it is not the truth. Aber nur weil es anders ist, heißt nicht, dass es nicht die Wahrheit ist. Let us look at this world today. You see what people believe every day. Was die Menschen heutzutage what sagen, people call sin was today. Menschen Sünde nennen. What churches call sin was Gemeinden Sünde nennen. You can see that it's not the real sin. Du kannst sehen, dass es nicht die wahre Sünde ist. You will know of John 16. Johannes 16. That Jesus told us the real sin. Wie Jesus von der wahren Sünde. He said the real sin is not depending on Christ. Es ist nicht auf Christus zu verlassen. It's not believing the word of God. Gottes Wort nicht zu glauben. The gospel of Christ. Das Evangelium von Jesus Christus. Because if you believe the gospel of Christ, wenn man das Evangelium von Jesus Christus glaubt, it will cause you never to sin. Wird es dafür sorgen, dass du nicht sündigst. You will hate to sin. Du wirst die Sünde hassen. You will not even remember to sin. Du wirst dich daran erinnern zu sündigen. If your focus is on Christ. Wenn dein Fokus wirklich auf Christus liegt. And Jesus talked about the straight gate. Und Jesus hat über dieses Tor gesprochen. And he said in Matthew 7. We are still in Matthew. Let us quickly go to Matthew 7. Matthew 7. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 7, 13 and 14. Matthew 7, 13 and 14. He said, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate that and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Praise the Lord. Hallelujah. Straight gate. You see, he talks about straight gate. Er spricht über dieses enge Tor. Jesus only have one gate. Jesus hat nur ein Tor. Satan have a lot of gates. Der Teufel hat viele Tore. A lot of gates. Viele Tore. That you can pass through. Durch die du gehen kannst. You see how many religions are everywhere today. Viele Religionen gibt es. Buddha, Islam, Hare Krishna. You see, even churches, you see, Jehovah's Witness, you look at Catholic, you see, there are so many today. So viele Religionen, so viele Dinge. But only Jesus is the way. Aber Jesus ist der einzige He has only one way. But the Satan have a lot. Und der Teufel hat viele Wege. He said, you fight to enter in at that straight gate. Durch dieses enge Tor zu gehen. Because that straight gate is expensive. Und dieses enge Tor ist teuer. Straight gate, the straight gate is difficult. Es ist schwierig. It's not even only difficult. Es ist nicht nur schwierig. It is impossible unmöglich, to enter in. Da hineinzugehen. Without Jesus, you cannot enter Jesus in. Ohne Jesus kannst du nicht da rein. We know that Jesus with man it is impossible. Wir wissen, dass Jesus sagt, mit dem Menschen ist unmöglich. But with God, all things are possible. Ist alles möglich. You see, to come into that straight gate. Durch dieses enge Tor. It has to be all about Jesus. Da passt nur Jesus durch, nichts anderes. It's only about just Jesus alone. Da musst du nur um Jesus gehen. It's not Jesus plus you. Es ist nicht Jesus plus du selbst. You see, Jesus plus you. Jesus it's not Jesus selbst. Plus you, it's nicht him alone. Sondern er allein. It's not do your best and leave the rest. Es ist nicht tu, mach dein Bestes, gib dein Bestes und überlass den Rest Jesus. Das funktioniert nicht. It's not do your best. Nicht, mach dein Bestes. It's depend on Christ. Sondern verlass dich vollständig auf it's Christus. Trust him. Vertrau dich. It's rely on him. Vertrau voll und ganz auf ihn. That's straight gate. The straight gate. Dieses enge Tor. It's very, very expensive. Ist sehr teuer. And Jesus paid with his blood. Und Jesus hat mit seinem Blut bezahlt. He paid that straight gate. He paid for it. Er hat für dieses Tor bezahlt. With his own blood. Mit seinem eigenen Blut. God's blood. Gottes Blut. That gate. Dieses Tor. It's for you and me today. Für dich und mich. Why? Because Jesus paid the price. Jesus hat den Preis bezahlt. He paid with his own blood. Er hat mit seinem eigenen Blut bezahlt. But is this not without your cooperation? Ohne deine Zusammenarbeit. All you need to do is just believe. Was du zu tun hast, ist zu glauben. Cooperate with him. Mit ihm zusammen. How do you cooperate? Wie kooperierst du? Believe. Indem du glaubst. Hebrews 12. Hebräer 12. Hebrews 12, 1 to 3. Amina, can you help us? Hebräer 12, 1 bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir ein so großes Wolken bezeugen uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstricken, der Sünde ablegen. Mit Ausdauer laufen wir den vor uns liegen Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anführer und Ende des Glaubens, der vor ihm liegenden Freude wird. Die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zum rechten Thron des Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht ermüdet und auch in Seelen ermattet. Praise the Lord. Halleluja. It says, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. And the sin which doth so easily beset us, There are a lot of words we carry about today. Vieles tragen wir noch mit uns herum. You see, a lot of religion that we carry about. Viele Religionen schleppen wir mit uns mit. A lot of belief that we carry about. Viel Glauben, den wir mitnehmen. You see, the weight you carry everywhere. Dieses Gewicht, das du mit dir rumträgst. That refuse that you refuse to allow to go. Was nicht loslassen möchtest. That fight against the truth. Das gegen die Wahrheit. You see, that fight against the word of God in your life. Gegen Gottes Wort in deinem Leben kämpft. He said you are to lay it aside. Du musst es beiseite legen. Put it away. Du sollst es von dir nehmen. You know when you carry a load and you are wenn running. Du Last trägst und rennst. And somebody that do not that don't have a load. Und dein, two of you are running together. Und dein, who will be the fastest? Und jemand anderes ist neben dir und rennt auch und er hat aber keine Last. Wir werden schneller sein. Wir werden es einfacher haben zu rennen. You see, if you are carrying load, nur eine Last your load will weigh you down. Deine Last wird dich runterziehen. He said, lay aside every weight. Du sollst jede Last ablegen. This world is big. Es ist ein großes. There are many weights today. Es gibt viele Lasten auf dieser Welt. That God's children are carrying everywhere. Die Gottes Kinder mit sich rumtragen. Religious weights. Things that we know in our life, that we have been taught, we have learned in the churches, it's a way for us today. Zum Beispiel Religion, Wissen über Religion, was wir mit uns mitschleppen, das ist auch eine Form von Last. You see the weight we are carrying today. Die Last, die wir mit uns mitschleppen. They are so heavy. You see, parents are weight. Some people, their parents are their weight. Einige Leute sind ihre Eltern ihre Last. You see, some people, their husband, einige their Leute, wife, ihr Ehemann, ihre their Eltern, children is their. You see, that some even themselves, they are their weight. Sogar man selbst ist ihre some their beauty is their weight. Ihre Schönheit ist ihre Last. Who understand? Their beauty. You see, the things of this world, their job is their weight. You see, the distance is their weight. I don't know if you understand me, please. Die Entfernung ist ihre Last. You see, there are a lot of things that are weights today. You see, your job, because of my job, I cannot go to the house of God. I cannot go to the church. You see, I don't have time to go to church. Because of my job. I don't have time for Christ. Because, you see, the weight that I carry is so heavy. You see, people look, there are weights everywhere. You check, which of the weights are you carrying? Untersuche dein Leben und which weight do you have in your life? Jesus said, if your hand offend you, cut it off. Jesus sagt, wenn deine Hand ein Anstoß für dich ist, dann schau sie ab. He said, if your eye offend you, wenn deine Augen dich stören, you see, if you refuse, nachzugehen, he said, you pluck it out. Dann reiß es dir raus. No matter how close. Egal wie nah dir dieses Auge, egal wie nah dir diese Sache steht, take it out. Wenn sie zwischen dir und einer Beziehung zu Christus steht, dann weg damit. Don't allow anything to stand between you and Christ. Lass nicht zu, dass irgendwas zwischen dir und Christus because steht. Because if Satan cannot go through you, he will go through people. Denn wenn Christus, wenn der Teufel nicht durch dich gehen kann, dann wird er durch andere Menschen zu dir kommen. He will go through friends. Er wird durch Freunde kommen. He will go through brothers and sisters. Durch Brüder und Schwestern kommen. He will go through jobs. Er wird durch Arbeit kommen. He will go through your beauty. Er wird durch deine Schönheit kommen. He will go through so many things. Durch dein Aussehen. He said, and let us run with patience the race that is set before us. It is a race. Es ist ein Rennen. You see, the kingdom of Christ is a race. Gottes Königreich ist ein Rennen. It's not magic. Es ist nicht Zauberei. And you run it with patience. Und wir rennen mit Geduld. With faith and patience. Mit Glauben und Geduld rennen wir. With the word of God. The word of God is your patience. Gottes Wort ist deine Geduld. No accepting, your patience is not accepting defeat. Deine Geduld ist nicht, dass du Versagen akzeptierst. It is accepting the word of God. Dass du Gottes Wort akzeptierst. You see, you know where we this word, they are, you just say, let me be, I don't want to be in haste. Why? Die Welt sagt, ich will nicht in Eile sein. Wieso? Because let me just accept what I have. Ich akzeptiere einfach das, was ich it's habe. Not accepting defeat. Es ist nicht Verlust akzeptieren. It is depending on on the word of God. That is your patience. Das Wort verlassen. Das ist deine Geduld. Then he said, looking unto Jesus. Wir schauen auf Jesus. The author and the finisher of our faith. Den Autor und Vollender unseres Glaubens. That your focus is so much on Jesus. Dein Fokus so sehr auf Jesus liegt. Because he is everything Denn for you. Er ist alles für dich. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. He did not care for the shame. Ihm war die Schande egal. Upon the shame. Die Scham. His focus was not on the shame. Sein Fokus lag nicht auf der Scham. His focus was on our victory. Sein Fokus lag auf unserer Siege. That we are going to join him. Dass wir bei ihm sein werden. You know, parents will say, don't disappoint me. Eltern sagen, enttäusche mich nicht. Actually, it is don't disappoint God. Aber eigentlich ist es enttäusche Gott nicht. You see, I will say I want to have it. Why? Because ich will es haben. Wieso? I don't want to be ashamed. Weil ich mich nicht schämen will. It is not because of you. It Aber is es geht because um dich. Of Christ. Es geht um Christus. Praise the Lord. Halleluja. And Matthew 7. Matthew 7. Let us go to Matthew 7. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 7. Matthew 7. He said, beware from verse 15, sorry. Beware of the false prophet which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. He said, you shall know them by their fruit. Du wirst sie erkennen durch ihre Frucht. Do men gather grapes of thorns or fig of the thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewed down and cast into the fire. Wherefore, by their fruit you shall know them. Praise the Lord. Hallelujah. By their fruit, you shall judge the spirit. Durch die Frucht wirst du den Geist richten. We don't judge people. Wir richten nicht über Menschen. We judge the spirit. Wir richten den Geist. You see, we don't condemn people. Wir verurteilen Menschen. We condemn the spirit. Wir verurteilen den Geist. You understand? We don't judge people, we judge the spirit. Wir richten nicht Menschen, wir richten den Geist. But by their fruit, aber durch ihre Frucht, you judge the spirit, durch den Geist richten und nicht die Menschen. What is coming out can tell me what is inside. Das, was da rauskommt, wird mir zeigen, was da wird mir zeigen. It's either you are not born again. Entweder bist du nicht wiedergeboren. Or a renew man. Oder du hast unerneute Gedanken. Praise the Lord. Halleluja. You see, and in 1 John. 1. Johannes. 1 John 4:1. 1. Johannes 4:1. He said we are to try the spirit. Try the spirit. Wir sollen den Geist prüfen. Try the spirit. Wir sollen den Geist prüfen. People are looking for victory. Leute suchen nach Erfolg. And they don't even, some don't care how they get it. Ihnen ist es egal, wie sie es bekommen. But you are to care. Aber dir sollte es nicht egal sein. Because it's not about that victory at all. Es geht um diesen Sieg. It's how you get it. Es geht um, wie bist du dahin gekommen. How you have it. Wie hast du das bekommen? It's more important than that victory. Ist wichtiger als diese Sache, die du überhaupt bekommst. Because the how. Denn das wie. Give you another result. Gibt dir ein anderes Ergebnis. Who understand? The how. Das wie. If you get it in the way that is not of Christ. Wenn du es bekommst ohne Christus. You just postpone the destruction. There's postponement in your destruction. gibt es einfach nur eine Verzögerung deiner Zerstörung. The how will give you a result. Das Wie wird dir ein Ergebnis geben? You know, it's not just one result you are going to have. Es ist nicht nur ein Ergebnis, was du haben If wirst. I have it, wenn ich es habe, in this world system, nach dieser Welt, how I have it, wie ich es habe, is going to give me another result. Wird mir ein anderes Ergebnis geben. There is going to be a problem. Es wird Probleme another geben. Problem that I'm not in my mind not even be expecting it. Ein anderes, was ich nicht mehr erwarte. That problem has been programmed. Ein Problem wurde schon programmiert. Es ist schon vorprogrammiert. I don't know if you understand. Who understand? Because the how. Das Wie. Some people. Which example will I use? If I use that of, let me say, stay. Zum Beispiel mit der Aufenthaltsgenehmigung. To have it. Um es zu haben. You know, some who just where they will live. They go on, but they will marry because of it. Einige heiraten deswegen. So that they will not have it. Damit sie diese Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Because that marriage is based. The reason why you marry is not because of the word of God. Ist nicht wegen Gottes Wort. But because of your stay. Wegen deiner Aufenthaltsgenehmigung. You can have that stay. It's a result. Aufenthaltsgenehmigung haben das Ergebnis. But there is destruction that is coming. Aber es gibt Zerstörung, die auf dich zukommt. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. You see, the how will give you another result. Wird dir ein anderes Ergebnis wieder schenken. The how. Das Wie. It's so important. Ist so wichtig. If it is Christ, wenn es Christus ist, joy all ist es Freude. All true. Es ist ständige Freude. First John 4:1. Just one. Johannes 4:1. It said, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world." Believe not every spirit. Glaubt nicht jedem Geist. Children of God are not to be confused today. Kinder Gottes sollten nicht verwirrt sein. There are so many that are confused. Viele, die sagen, ich bin verwirrt. They always say, we don't know who to believe. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll. But Jesus told us how we are going to believe. Aber Jesus hat uns gesagt, wie wir glauben werden. And we know of John 16. Und wir wissen Johannes 16. That Jesus said, the Holy Spirit will reveal the truth to us. Der Heilige Geist uns die Wahrheit offenbaren wird. You see, when you hear message, wenn du eine Predigt hörst, go to the Holy Spirit. Geh zum Heiligen Geist. Allow him to tell you. Lass zu, dass er dir sagt oder er dir erklärt, was die Wahrheit ist und was nicht. It's not what makes sense. Es geht nicht um das, was Sinn macht. It's not reasoning. Es geht nicht um den Verstand. It's not reasoning. Oder das, das Ausrechnen. You see, what makes sense? Es geht nicht um das, was Sinn macht. The word of God is not written to your mind, but to your spirit, to your heart. Zu deinem Verstand geschrieben, aber zu deinem Herzen. With the heart, man believe, mit deinem not Herzen the mind. Glaubst du, nicht mehr deinen Verstand. He said, hear and understand. Höre und verstehe. Because you can hear and not understand. Du kannst hören, ohne zu verstehen. The word of God is not written to your mind. Gottes Wort ist nicht zu deinem Verstand but geschrieben, to your heart. Aber zu deinem Herzen. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. We are not to be confused. Wir sollten nicht verwirrt sein. Allow the Holy Spirit to tell you which is the truth. Lass zu, dass der Heilige Geist dir sagt, was Wahrheit ist. You will not be confused. Du wirst auch nicht verwirrt sein. And you are to hear when the Holy Spirit speaks. Du sollst hören, wenn der Heilige Geist spricht. Prayer is not one way. Das Gebet ist nur eine auf eine it's Richtung, two ways. Eine Richtung, sondern zwei Richtungen. You know, when I talk to you, you have to talk to me. If I ask you a question, I have to hear you when you answer me. Wenn ich dir eine Frage stelle, sollte ich dich hören und mir antworten. And when we are speaking to God, we have to hear God's voice. Sollten wir Gottes Stimme hören. And know how God speaks. Und wissen, wie Gott spricht. But a lot of children of God today, Gottes, the so-called children of God, they don't know how God speaks. Sogenannte Kinder Gottes, sie wissen nicht, wie Gott spricht. And in Matthew 7 again, please. Matthew 7, verse 16. Matthew 7:16. Matthäus 7:16. He said, "You shall know them by their fruit." An ihren Früchten werden sie erkennen. He's not talking about miracles. Es geht nicht um Wunder. He's talking about the message. Sondern um die Botschaft. You see, the word of God is sharper than two-edged sword. Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. It is the word of God that is sharp. Es ist Gottes Wort, das scharf ist. It is not miracle that is sharp. Nicht die Wunder sind scharf. You see, it's not miracle. Nicht die Wunder. It's not the church that perform miracles. Es geht nicht um die Kirche, die Wunder vollbringt. Listen to the message. Hör dir die Predigt an. And allow the Holy Spirit to direct you. Und lass uns der Heilige Geist dich leiten. There are a lot of lies of Satan everywhere today in churches. Die in Kirchen rumlungern. Satan can perform miracles. Denn der Teufel kann auch Wunder vollbringen. Remember, Moses, bei Moses. You see, when he brought out his own rod, als er seinen Stab herausgebracht hat, he turned to snake. Und dieser Stab ist zur Schlange geworden. And Pharaoh brought his own rod also. Und der Pharao hat seine Magier gebracht. And he turned to snake. Konnten auch Stöcke zu Schlangen machen. Don't go to churches because of miracles. Geh nicht in eine Gemeinde, weil Wunder dort passieren. Allow it to be the truth. Lass uns um die Wahrheit gehen. It's the truth that frees God's children and not miracles. Nicht, nicht Wunder, nicht das Äußerliche. You see, people are looking for miracles everywhere. Man sucht nach Wundern überall. You will be deceived. Du wirst getäuscht werden. Jesus said, if care is not taken, the saint will be deceived. Selbst die Heiligen werden getäuscht werden, wenn sie sich nicht in Acht nehmen. Allow it to be the word, the Lass word uns, of God. Das Wort ist Gottes Wort. Jesus talked about evil generation. Jesus hat über ein bösartiges Geschlecht gesprochen. They seek signs and wonders. Sie suchen nach Zeichen und Wundern. They after the problem to be solved. Ihnen geht es nur darum, dass das Problem gelöst wird. Hauptsache, mein Problem wird gelöst. Praise the Lord. Halleluja. How you judge affects your prayer. So wie du richtest, das wird dein Gebet angehen. In Matthew 7, we are still there, please. Matthew okay. 7. Verse 1. Look at verse 1. He said, "Judge not that you may not be judged." You judge not that you may not be judged. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. You see? How you judge affects you. So wie du richtest, das greift dich an. How you judge wie du richtest, affects your belief. Wird deinen Glauben angreifen. How you see people, wie du Leute siehst, will affect you. Wird dich angreifen. How you see yourself, wie du affect selbst siehst, wird dich angreifen. How you judge yourself, we affect you. Wie du dich selbst richtest, das wird dich auch angreifen. How you condemn yourself, wie du dich selbst verurteilst, das wird dich auch angreifen. He said, judge not that you may not be judged. Richte nicht, damit du dich gerichtet For bist. Which what judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you meet, it shall be measured to you again. And why behold thou the mote that is in your brother's eyes, but considerest not the beam that is in your own eyes. Or how wilt thou say to your brother, let me pull out the mote out of your eye, and behold, a beam is in your own eye. Thou hypocrite, first cast out the beam out of your own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of your brother's eye. Here Jesus is not telling us not to judge. Er sagt uns, Jesus nicht, wir sollen nicht richten. He's telling us the flesh is not to judge. Er sagt, das Fleisch soll nicht richten. You see, it's not flesh judging. Das Fleisch soll nicht richten. You see, because there's no good in flesh. Es gibt nichts Gutes im Fleisch. If you are judging somebody that is still, but you lie, or if you are judging somebody that is lie, but you. Du richtest über jemanden, der gestohlen hat, aber du lügst. Oder du richtest über jemanden, der lügt, aber du stehlst. You know, when the flesh judges, wenn das Fleisch richtet, the flesh judges wrongly. Richtet das Fleisch falsch. It never judges righteous judgment. Richtet nicht gerecht. Because there is no good in flesh. Es gibt keine Gerechtigkeit im Fleisch. But our spirit judges. Aber unser Geist richtet. We are there on Sunday, please. Those of you that still want to listen to it, you can go to that Sunday's message. Talked about judgment. Am Sonntag haben wir über das Richten gesprochen und die Predigt ist immer noch erhältlich. Also sie ist online auf jeden Fall verfügbar. And in 2 Corinthians 15. 2. Korinther 15. Vers 16. 2. Korinther 15, Vers 16. John, can you help us to read? 2 Corinthians 15, Vers 16. 15, Vers 16. Oh, service, 5. 2 Corinthians 5, sorry. 2. Korinther 5. I'm not even there yet. 2 Corinthians 5, not 15. Sorry. 2 Corinthians 5, verse 16. Wait a minute. For something else. Are we there? Verse 16. 16. Wir können bedingt von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und wer auch Christus nach dem Fleisch könnte haben, können wir ihn doch nicht mehr suchen. 2 Corinthians 5, 16. It says, wherefore henceforth know we no man after the flesh. It is, we no longer judge people after the flesh. Wir richten Menschen nicht mehr nach dem Fleisch. If you are in the kingdom of God, it's not about flesh. Geht nicht um das Fleisch. It's not what people do. Es geht nicht um das, was the hair, tun. The beauty, or ja, whatsoever. You see, we don't marry because of money. Wir heiraten nicht wegen Geld. We don't marry because the man is so handsome. Wir heiraten, weil der Mann so gut aussieht. You see, we don't. It's not about. We don't respect people because he have money. Wir respektieren Menschen nicht, weil sie Geld haben. Because everything we not do is just about because of the word of God. Alles, was wir tun, ist wegen Gottes Wort. Wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Yea, though we have no Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. And we know of John 14. Johannes 14. Let us go there. I didn't because of time, but let us go there. It's important because of those that are listening in on the phone. They might not know it, but some of us know it already. John 14. Johannes 14. From verse 4 to 11. Look at it. Are we there, please? And whither I go, you know, and the way you know. Jesus is speaking here. He said, you know where I'm going to. In this one is here. But Thomas said unto him, Lord, we know not whether thou goest. And how can we know the way? You see, somebody must be lying here. Okay, my loot here. You see, Jesus said, you know where I am going. But Thomas said, we don't know where you are going. But Jesus said, you know. Somebody must be lying. But we know that Jesus never lied. He has been telling them that his ways. He has been telling them about himself. That he is ihn the offenbart way. Und gesagt, dass er der Weg ist. Then in verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If you had known me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him and have seen him. You know, here the flesh is giving the disciple problems. Das Fleisch stört die Jünger. What they see. Was sie sehen. You see, we were in 2 Corinthians 5, 16. Man, in 2. Korinther 5, 16. Where he said that we no longer see people wir sehen outside. Menschen nicht mehr nach dem Äußerlichen. Here the disciple, because of Jesus, the outside. Wegen dem Äußerlichen. You see, they cannot see God. Sie können Gott nicht erkennen. They cannot see the spirit. Sie können den Geist nicht erkennen. They cannot even see the soul. Sie können die Seele nicht erkennen. But they can see that Jesus go to the toilet like them. Aber sie können sehen, dass Jesus genauso wie sie auf They can see that Jesus smell like them. Sie wie sie riecht. They can see that Jesus sweat like them. Sie wie sie schwitzt. You see, he is hungry like them. Sie hungrig ist wie. And so the five senses is giving them problem. Stehen ihnen im Weg. They are finding it difficult to believe that this is God. Das Gott ist. And Philip, verse 8. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and he suffices us. You see, he said, show us the Father. Zeig uns den Vater. Because we cannot see you as the Father. Wir erkennen dich nicht als den Vater. We cannot see you as God. Wir erkennen dich nicht als show Gott. Us God. Zeig uns bitte Gott. We want to know God. Wir wollen Gott kennen. Because you cannot be God. Denn du kannst nicht Gott you sein. Smell like du riechst wie wir. You are hungry like du us. Wie wir. You see, you go to the toilet du like us. Wie wir. Everything you only just does the same. What's the difference? That's how when your mother see you today, they don't even know that you have a big God. Genau inside. Wie wenn Menschen uns sehen, sie wissen nicht, dass wir einen großen Gott well, haben. You see, when people see you, they don't even know the difference. Sie sehen den Unterschied. Because they cannot see the Jesus inside Jesus you. Weil sie Jesus in dir nicht sehen können. But don't worry. Mach dir keine Sorgen. Don't bother yourself. Mach dir keine Gedanken. If they cannot respect your Jesus now, wenn sie Jesus nicht respektieren, they will respect the manifestation of your Manifestation Jesus in your life. Von Jesus Christus in deinem Leben respektieren. It's a matter of time. Eine Frage der Zeit. Believe the truth. Glaub an die Wahrheit. Freedom belongs to you. Die Freiheit gehört dir. The Philip said unto him, Lord, show us the Father, and he sufficeth us. Then in verse 9, Jesus said unto him, have I been so long time with you, and you hast thou not known me, Philip? He that hath seen me has seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Upon all, you still ask for the Father. Then noch fragen nach dem Vater. Praise the Lord. Hallelujah. There's a place that we want us to go to before we close. Praise the Lord. Hallelujah. He gave me this to give you on Sunday. But because of time, I could not. Am Sonntag wollte ich das schon mit euch teilen. Aber today I will want us to quickly go through it. Nicht geschafft, dass wir es heute kurz. I will stop there with that of judging, and it's still about what can disturb us, what can give us problem. Praise the Lord. Hallelujah. You know what Jesus said, we are to hate all. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, wir sollen alles hassen. And he said, you are to hate money. Du sollst Geld hassen. He said, you are to hate yourself. Du sollst dich selbst hassen. You are to hate mother, hate father. Mutter und Vater hassen. You see, you hate money for money to now love you. Du hasst das Geld und das Geld dich dann liebt. You see, what you don't hate, you cannot leave it. Das, was du nicht hast, kannst du nicht loslassen. What love you follow you. Das, was dich liebt, wird dir nachgehen. He said, hate this world system. Hass dieses Weltsystem. Then the God system belongs to you. Dann gehört dir auch Gottes System. Then hate the old life. Hasse das alte Leben. And allow the new life to be your life. Und lass zu, dass das neue Leben dein Leben ist. And he said, you are to beware of your desire. Du sollst dich in Acht nehmen vor deinen Wünschen. He gave me this on Sunday, and I'm giving it today, please. I want to quickly go through it. Beware of your desire. Hab Acht vor deinen Wünschen. He said, don't desire evil things. Wünsche dir nicht bösartige Dinge. Stop desiring evil things. Hör auf, dir Bösartiges zu wünschen. There are a lot of you that desire things today. Viele von uns wünschen sich Dinge. Allow it to be the word of God that you desire. Lass zu, dass du dir Gottes Wort wünschst. You know, they persecuted Jesus. Sie haben Jesus verfolgt. Because of Sabbath. Wegen dem Sabbat. Sabbath day. Wegen dem Sabbat. And we know that Jesus is our Sabbath. Wir wissen, dass Jesus unser Sabbat ist. Jesus is our rest. Er ist unsere Ruhe. Then let us go to Exodus 16. 2. Mose 16. Look at Exodus 16. So that we because of the time, let me just cut everything short. Exodus 16. He said, you are to be very careful of what you desire. It's just a warning to people. I don't know what people are going through, except he revealed them to me. Exodus 16. 2. Mose 16. Exodus 16, from 25 to 35. 25 bis Exodus 16, 25. Mercy, you will not reach that. Mm-hmm. And Moses said, eat that today, for today is a Sabbath unto the Lord. Today you shall, are we there? Okay. Today you shall not find in the field. Our Sabbath is no longer day, but Christ. How many of you believe that? You see, Jesus Christ is our Sabbath. That is Mark 2:28. You can go there yourself. Markus 2:28. You see, just read 23 to 28. Jesus said he is the Lord of the Sabbath. Jesus sagt, er ist der Herr des Sabbats. It's no longer day. We rest on Jesus today. It's our Sabbath. It's no longer Monday, Tuesday, or Friday, or Sunday. You see, before... Praise the Lord. Hallelujah. And Moses said, eat that today, for today is a Sabbath unto the Lord. Today you shall not find it in the field. Then 26. 6 days you shall gather it, but on the seventh day, which is the Sabbath, in it there shall be none. And it came to pass that there went out some of the people on the seventh day for to gather, and they found none. You see, somebody's house. Okay, let me say, God has spoken to them. Gott hat zu ihnen gesprochen. He said, don't go on that Sabbath day. Am siebten Tag. That is, he's telling you to rest on Jesus. Ruhe dich auf Jesus Christus aus. You see, depend on Jesus. Verlasse dich auf Jesus Christus. It's not about you. Es geht nicht um dich. It's about Christ. Es geht um Christus. That's how you are going to have your victory. So hast du den Sieg. But what do we do? Aber was tun wir? We leave Jesus. Wir lassen Jesus. But our focus is on unser other Fokus things. Liegt auf anderen Dingen. Just like here. Genauso wie hier. And here, you see, they left. These people refused to listen. Die haben sich geweigert zuzuhören. And they went to check on Sabbath. Geguckt, ob wirklich nichts mehr da ist. And the Lord said unto Moses, how long refuse ye to keep my commandments and my laws? Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? You see, today is how long are you going to doubt the word of God? Wie lange wirst du Gottes Wort anzweifeln? How long are you going to disbelieve? Wie lange wirst du Gott nicht glauben? Wollen? How long are you going to keep on living in fear? Wirst du in Angst leben? How long are you going to keep on believing the lies of Satan? Wie lange wirst du die Lügen des Teufels glauben? How long are you going to keep on? Wie lange? Seeing yourself and not the finished work of Christ. Then verse 29. See, for that the Lord hath given you the Sabbath. Therefore, he giveth you on the sixth day the bread of 2 days. Abide ye every man in his place. Let no man go out of his place on the seventh day. So the people rested on the seventh day. Jesus is our rest. Rest on Jesus. And in 31, and the house of Israel called the name thereof Manna. And it was like coriander seed, white. And the taste of it was like wafers made with honey. Made with honey. Then 32. And Moses said, this is the thing which the Lord commanded. Fill an omer of it to be kept for your generation, that they may see the bread wherewith I have fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt. Today it will be, don't forget Jesus. Heute ist es, vergiss Jesus nicht. You see, don't forget the day you became born again. Vergesse nicht den Tag, an dem du wieder geboren wurdest. Don't forget the finished work of Christ. Vergesse nicht das fertige Werk von Jesus Christus. Don't forget that you are one with Christ. Vergesse nicht, dass du eins bist mit Christus. That nothing can separate you from the love of God. Nichts dich von der Liebe von Jesus Christus trennen kann. And in 33, and Moses said unto Aaron, take a pot and put an omer full of manna therein. And lay it up before the Lord to keep, to be kept for your generation. He wants you. You see the testimony. He doesn't want it to stop in your mouth. Es soll nicht bei dir aufhören. Keep on repeating it and repeating es it. Allow it to be as if it's today that he did Was the job for you. So ist, als ob es heute passiert ist für dich. Allow it to be as if it is today that you have that victory. Du heute diesen Sieg bekommen. Then in verse 34. As the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. Verse 35. And the children of Israel did eat manna 40 years until they came to the land inhabited. They did eat manna until they came unto the border of the land of Canaan. Praise the Lord. Hallelujah. The longest miracle is 40 years. Das hat 40 Jahre lang angedauert. But we have to be careful. He said, be careful of your desire. Wir sollen uns aufpassen auf unsere Wünsche. In Psalm 78. Let us go to Psalm 78. Psalm 78. From verse 11. If you read it from 11, let me quickly go through. And forget his works and his wonders that he has shown them. Marvelous things did he in the sight of their father in the land of Egypt, in the field of Zoan. He divided the sea and caused them to pass through. And he made the waters to stand as the heat. In the daytime also, he led them with the cloud. And all the night with the light of fire. He knows how to take care of his children. Er weiß, wie auf seine Kinder. He knows where you need the light. Er weiß, wenn du das Licht brauchst. He knows. Sometimes we think that it's not just there. Manchmal denken wir, er ist nicht da. Look at the verse 14. He said, in the daytime also he led them with a cloud. He guides them and he leads them with a cloud. And all the night with a light of fire. He never allowed them to walk in darkness. Er hat dich zugelassen, dass sie in der Finsternis wohnen. If you depend on Jesus, he will guide you. Verlässt, wird er dich leiten. He cleared the rock in the wilderness and gave them drink as out of the great depth. He brought stream also out of the rock and caused water to run down like rivers. And they sinned with more against him by provoking the Most High in the wilderness. Praise the Lord. Hallelujah. You see, here upon all, they rebel against Dennoch him. Haben sie gegen Gott rebelliert. He is the provider. Er ist der Versorger. You are not the provider. Ist nicht der Versorger. Husband is not the der provider. Ist nicht der Versorger. You see, father is not the provider. Ist nicht der Versorger. Mother is not the provider. Ist nicht der Versorger. Today, Africans, you see, they depend on children as the provider. You see, don't make your children the provider. You see, Jesus should be your provider. Allow him to be your provider. Jesus, you see, okay, let me not go there. You see, Satan can touch your children. Der Teufel kann deine Kinder angreifen. If your children, they are your provider. Deine Kinder sind Versorger. But if Jesus is your provider, Jesus Satan Versorger cannot touch kann Jesus. Der Teufel das nicht angreifen. It's Jesus that defeated Satan. Nur Jesus hat den Teufel besiegt. You see, if your mother, your father, your husband, your wife is your provider. Oder Ehefrau dein Versorger ist. It's a matter of time. Eine Frage der Zeit. Satan will touch them. Der Teufel diese Menschen angreifen. But make Jesus your provider. Aber wenn Jesus dein Versorger ist. He said, come unto me, all you that are. Komm zu mir, die ihr schwer beladen seid. Are you that labor on her heavily laden. Come unto me, I will give you rest. He did not say go to your mother. He did not say go to your father. But go to your friends, your children. So that they will give you rest. He Jesus said, come to me. And I will give you rest. He is our rest. He is our rest. Then look at verse 18. And they tempted God in their heart by asking meat for their lust. They tempted God by asking me. Sie versuchten Gott. You see, they tempted him. Sie versuchten ihn. By their desire. Durch ihre Gelüste. You see, what is your desire was today? Dir? He says you are to be very careful of your desire. Auf, was hast du yeah, they speak against God. Verse 19. They said, can God furnish a table in the wilderness? You know, we underrate him so much. Wir unterschätzen ihn so People sehr. Underrate Gott him. Unterschätzen Gott. Can God provide? Kann Gott wirklich Can God give me stay? Kann Gott mir diese Dinge Can God geben? Give me children? Kann Gott mir Kinder geben? Can God you turn everything Kann around? Gott alles um? Can God solve this problem? Kann Gott dieses Problem lösen? Can God turn, you see, the whatever, you know, doctor's report. Das, was der Arzt sagt. You see, the doctor's report is so evil. Der Arztbericht ist so bösartig. He might be the truth, but it's evil. Das ist die Wahrheit, aber es ist bösartig. The only truth is the word of God. Die einzige Wahrheit ist Gottes Wort. It's not that natural truth. Das ist nicht diese natürliche that Wahrheit. Is outside there. Hier draußen. People are afraid. Die Menschen haben Angst. Just like here. 19. Genauso wie hier 19. Yeah, they speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Can God, you see, with all my body. You know Sarah, you remember Sarah? Sarah, all the body dead. You see, nothing. Even Abraham. There was nothing, 100 years old. You see, and Abraham did not look back. He considered not his body. Er hat seinen Körper nicht. Or even Sarah's body. Und auch nicht Sarahs Körper. That is dead. Dass er tot ist. That we cannot, you see, no more period. Dass sie ihre Tage schon bekommen. Nothing. Don't underrate God. Unterschätze Gott nicht. 20. Behold, he smote the rock, that the waters gushed out, and the stream overflowed. Can he give bread also? You see how people limit God. Is it wie Menschen Gott unterschätzen? He did this. But can he do this aber also? Kann das und das und das can bread come from heaven? Kann das Brot vom Himmel kommen? Can he provide flesh for his people? Kann uns mit Fleisch versorgen? That's how we doubt him today. So zweifeln wir. Without his word. Ohne sein Wort. Is my future sure? Ist meine Zukunft sicher? He is your guarantee of my future. Ist eine sichere Zukunft für mich. You see, the slightest thing we are afraid. Yes, yes. It's not those that shout hallelujah when there's no problem. Es gibt schon die Halleluja schreien, wenn es keine Probleme It's gibt. It's those that believe. Aber die glauben. When nothing is wenn working. Alles zusammenstürzt. And still say praise the Lord. Immer den Herrn preisen können. In lion dance. In der Löwen. Like Daniel, you see. Wie Daniel. That used lion as a pillow. Er hat die Löwen als Kissen benutzt. You see. Somebody that was... That was not afraid of the lion. Jemand, der keine Angst hatte. That did not give up because of the lion. Der nicht aufgegeben hat wegen dem Löwen. Today, before the lion, we have already given up. Heute, vor wir in den Löwen geschmissen werden, haben wir schon aufgegeben. Ah, lion this. I don't want to go there. Verse 21. Therefore, the Lord heard this and was wroth. So a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel. Because they believed not in God and trusted not in his salvation. Please trust the word of God. He gave me this to give you, God's children. He said, trust me. Vertraut mir. Then 23, thou he had commanded the cloud from above and opened the doors of heaven and had rained down manna from upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. The corn of heaven. There's corn in heaven. Himmelskorn. There's corn in heaven. Himmelskorn. Then in verse 25, man did eat angels' food. They ate angels' food. Sie aßen das Brot der Starken. He sent them meat to the fool. He caused an east wind to blow in the heaven. And by his power, he brought in the south wind. He rained flesh up also upon them as dust. And, you see, we still serve the same God. Wir dienen auf dem gleichen we have the same Father. Wir haben den gleichen Vater. The Bible says what we have today is greater than what they have. Sogar, das, was wir jetzt haben, ist sogar größer als don't das. Bother yourself. Mach dir keine Sorgen. Believe the word of glaub God. An Gottes Wort. Even when others, or when others fail, still believe. Selbst wenn andere versagen, glaub trotzdem an Gott. He said, and fathered forth like as the sand of the sea. Then 28. And he left it fall in the midst of their camp, round about their habitation. So they did eat and were well filled. For he gave them their own what? Desire. And not God desire. Er hat ihnen ihre eigenen Gelüste gegeben. He gave them their desire. Er hat ihnen ihre Gelüste gegeben, ihre Wünsche gegeben. He gave them their desire. You know, sometimes we push God and push God and push God. Manchmal drücken so give wir Gott, us that desire. Diesen Wunsch zu geben. Desire what he desires for you. Wünsche dir doch das, was er sich für dich wünscht. Allow your heart to be free for him. Lass zu, dass dein Herz frei ist für ihn. He said he gave them their own desire. Then in verse 30. They were not entangled from their lust, but while their meat was yet in their mouth, the wrath of God came upon them and slew the fattest of them and smote down the chosen men of Israel. When the meat was still in their mouth. verse 32. For all this they sin still and believe not for his wondrous works. 33. Therefore their days did he consume in vanity. And praise the Lord. Hallelujah. Therefore their days did he consume in vanity and their years in trouble. Verse 34. When he slew them, then they sought him, and they returned and inquired early after God. And they remembered not, they remembered that God was their rock, and the high God their redeemer. Nevertheless, they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues. Are we like that? Today, sind wir heute so? Do we desire the wrong things? Wünschen wir uns die falschen Dinge? You see, desire, pray and pray that his own that God's desire is your desire. Bete dafür, dass Gottes Wünsche deine Wünsche. He have his own desire for er you. Er hat Wünsche für dich. And Satan also have his desire. Und Teufel hat auch Wünsche. Don't desire what he does not desire wünsche for dir nicht you. Das, was er sich nicht für dich wünscht. And their desire gave them results. Ihre Wünsche gaben ihnen Ergebnisse. You see, once you desire evil, your desire will give you results. Wird dir das Böse, wird dir diese Wünsche werden dir Ergebnisse geben. You know what their desire gave them. Wisst ihr, was ihre Wünsche ihnen gaben? He gave them 40 years. Es gab ihnen 40 Jahre. Instead of 40 days. Anstatt 40 Tage. They were supposed to live there in 40 days. Die Reise hatte 40 Tage. You see, their desire gave them 40 years. Ihr Wunsch hat ihnen aber 40 Jahre instead gegeben. Instead of 40 days. Anstatt 40 Tage. Your desire is Israelite journey. Dein Wunsch ist wie die Reise von den Kindern. Once you desire what is not of Jesus, das wünscht, was nicht von Jesus. It is Israelite journey. Seine Reise durch die Wüste. You see, 40 days. 40 turn to 40 Tage, 40 Jahren. Desire what he desires. Wünsche that is the das, message was Gott for you. Sich für dich wünscht. Praise the Lord. Hallelujah. That is all we will have for today. I just got it so that we close and the children can go home. Amen. Amen.